Hi, people. Hallo zusammen. Let's talk a little bit about the Holy Spirit. Sprechen wir ein wenig über den Heiligen Geist. You know, I taught in Poland many years ago, actually. Ich habe vor vielen Jahren in Polen unterrichtet. I was teaching about the Holy Spirit. Ich habe über den Heiligen Geist gelehrt. And I called the title of the message "The Forgotten God." Ich nannte den Titel der Botschaft "Der vergessene Gott." So today we want to ask a question. Heute wollen wir eine Frage stellen. Is the Holy Spirit your best friend or is he your forgotten friend? Ist der Heilige Geist dein bester Freund oder ist er dein vergessener Freund? You know, a lot of people find it difficult. How do we relate to God? How do Jesus? How do the Holy Spirit? Viele Menschen fällt Folgendes schwer: Wie kann man eine Beziehung zu Gott aufbauen, wie zu Jesus und wie zum Heiligen Geist? I understand it. Das verstehe ich. So here is how I resolved it for me. So habe ich das für mich gelöst. The Bible says in 1 Corinthians, in 2 Corinthians chapter 13. In der Bibel steht im 2. Korinther 13. May the love of the Father, die Liebe des Vaters, the grace of the Lord Jesus Christ, die Gnade des Herrn Jesus Christus, communion of the Holy Spirit be with you always. Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch alle Zeit. It has helped me to relate to the different parts of the Godhead in their own unique way. Das hat mir geholfen, mich mit den verschiedenen Teilen der Gottheit auf ihre jeweils einzigartige Weise zu identifizieren. God is my loving Father. Gott ist mein liebender Vater. He is the one where I need the love of the Father. That's the one I go to. Er ist derjenige, zu dem ich gehe, wenn ich die Liebe des Vaters brauche. With open arms. Er nimmt mich mit offenen Armen an. He doesn't judge me. Er verurteilt mich nicht. He has chosen me. Er hat mich auserwählt. And Jesus, you know, he's my bridegroom. He's filled me with all of his incredible grace gifts. Und Jesus ist mein Bräutigam. Er hat mich mit all seinen unglaublichen Gnadengaben erfüllt. Everything I need, you know, Jesus has actually made it available for me. Alles, was ich brauche, hat Jesus mir tatsächlich zur Verfügung gestellt. But the Holy Spirit is my friend. Aber der Heilige Geist ist mein Freund. The word communion, it means a partnership. Denn das Wort Gemeinschaft bedeutet Partnerschaft. It talks about a closeness. Es geht um Nähe, Verbundenheit. You know, many people have no relationship with the Holy Spirit. Viele Menschen haben keine Beziehung zum Heiligen Geist. He's their forgotten friend. Er ist ihr vergessener Freund. Let's talk, for instance, about understanding the Bible. Sprechen wir zum Beispiel darüber, wie man die Bibel versteht. What do you do to understand the Bible? Was tust du, um die Bibel zu verstehen? Reinhard, I read it. Reinhard, ich lese sie. That's not good enough. Das reicht nicht aus. And I will tell you why that is not good enough. Und ich sage dir, warum das nicht gut genug ist. Sat down and talked to Jehovah's Witnesses. Ich habe mich mit Zeugen Jehovas zusammengesetzt und mit ihnen gesprochen. The Bible better than most Christians. Die kennen die Bibel besser als die meisten Christen. Have no relationship with God. Sie haben keine Beziehung zu Gott. There are Jewish rabbis. Es gibt jüdische Rabbine. Today. Heute. Who are extremely religious. Die extrem religiös sind. They know the Bible very well. Sie kennen die Bibel sehr gut. So why is reading the Bible not good enough? Warum reicht es nicht aus, die Bibel zu lesen? Because the Holy Spirit inspired it. Weil der Heilige Geist sie inspiriert hat. You can't open the Bible thinking you're smart enough to figure it out. Du kannst die Bibel nicht aufschlagen und denken, du seist klug genug, um alles zu verstehen. You could open the book and say, Holy Spirit. Schlag die Bibel auf und sage, Heiliger Geist. You're my teacher. Du bist mein Lehrer. Jesus said, there are many things you would like to tell me, but I can't understand. Jesus sagt, es gibt viele Dinge, die er mir sagen möchte, die ich aber nicht verstehen kann. Then he said, you will teach me. Dann sagt er, dass du mich lehren wirst. Spirit, will you please teach me? Heiliger Geist, würdest du mich bitte lehren? Do you know, I don't open my Bible without sitting down with the Holy Spirit. Ich schlage meine Bibel nicht auf, ohne mich mit dem Heiligen Geist hinzusetzen. He's my best friend, my teacher. Er ist mein bester Freund, mein Lehrer. You know, there is something so beautiful about a best friend. Ein Freund hat etwas so Schönes an sich. Because with a best friend, you open your heart, you share your heart, you have no secret. Denn einem besten Freund öffnet man sein Herz, man teilt sein Herz, man hat keine Geheimnisse voreinander. So he's my best teacher. Der Heilige Geist ist mein bester Lehrer. A friend, he doesn't keep secrets. Und als mein Freund hat er keine Geheimnisse. The Bible says that the Spirit reveals the deep things from the heart of God. In der Bibel steht, dass der Geist die tiefen Dinge aus dem Herzen Gottes offenbart. Like you have a best friend. The best friend's getting information and he's going to sharing it with you. Es ist fast so, als hättest du einen besten Freund. Der beste Freund holt Informationen ein und teilt sie mit dir. Do you know what I found out? So, wie weißt du, was ich herausgefunden habe? When you have a best friend, you always share the latest things with him. Ist es nicht so, dass man, wenn man einen besten Freund hat, immer die neuesten Dinge mit ihm teilt? You know, I consider Daniel a very, very, very close friend. Ich halte Daniel für einen sehr, sehr engen Freund. I don't ask him what he considers me. Ich frage ihn nicht, wie er mich sieht. He can consider me however he wants to. Er kann mich halten, für wen er will. But I consider Daniel a very close friend in my life. Aber ich halte Daniel für einen sehr engen Freund in meinem Leben. You know, many times when we get together to work, to record devotions. Oft, wenn wir uns treffen, um zu arbeiten, Andachten aufzunehmen. We've sat for 2 hours, so we could have already recorded whatever, 13 devotions. Sitzen wir 2 Stunden zusammen und hätten schon alles aufnehmen können, vielleicht 13 Andachten. We record anything. I said, Daniel, we need to work. Und wir haben nichts aufgenommen. Ich sage dann, Daniel, wir müssen arbeiten. Sharing our hearts with one another. Weil wir einander einfach unser Herz ausschütten. Think the Holy Spirit is all day long longing yes. to share the secrets of the heart of God. Denke daran, dass der Heilige Geist sich den ganzen Tag danach sehnt, dir die Geheimnisse des Herzens Gottes mitzuteilen. Treat him like the forgotten friend. Behandle ihn nicht wie einen vergessenen Freund. Treat him like the best friend who is just waiting for you to say, "Hey, what did you find out today?" Behandle ihn wie den besten Freund, der nur darauf wartet, dass du sagst, was hast du heute herausgefunden? Such a mystery why the Holy Spirit is so gentle and sensitive. Es ist so ein Rätsel, warum der Heilige Geist so sanft und einfühlsam ist. He will not push himself in the light, but the moment you want to know, he will tell you everything. Er drängt sich nicht ins Rampenlicht, aber in dem Moment, in dem du es wissen willst, wird er dir alles erzählen. Do you know, it's really interesting. Es ist wirklich interessant. People have this weird idea about males and females. Die Menschen haben diese seltsame Vorstellung von Männern und Frauen. I know there is some truth in it. Ich weiß, dass etwas Wahres daran ist. I know women are different to men. I know that. I've been married for long enough to know that. Ich weiß, dass Frauen anders sind als Männer. Das weiß ich. Ich bin lange genug verheiratet, um das zu wissen. One thing I never agreed with. Aber mit einer Sache war ich nie einverstanden. The women, they only want to get together to talk. Dass Frauen sich nur treffen wollen, um zu reden. Men are not like this. Männer sind nicht so. I don't think it's true. Ich glaube nicht, dass das wahr ist. True, real male friendship, they always like to share the secrets of their hearts too. Ich glaube, dass echte, wahre Männerfreundschaften auch immer die Geheimnisse ihrer Herzen teilen. You know, my best friend Gerhard in Austria. Mein bester Freund Gerhard in Österreich. It's the same scenario every single time. Mit ihm ist es jedes Mal dasselbe. 24 hours through the whole night. Ich reise 24 Stunden durch die ganze Nacht. I get to his house in the afternoon. Ich komme am Nachmittag bei ihm zu Hause an. I would say, ich sage immer, I have a very busy week. Tonight I'm gonna go to bed early. Ich habe eine sehr arbeitsreiche Woche. Heute Abend will ich früh ins Bett gehen. Oh, whatever, 6 months. Wir haben uns seit 6 Monaten nicht gesehen. You know, and Debbie says. Debbie sagt. By about 8 o'clock at night, because it's jet lag, time change. Gegen 8 Uhr abends, wegen des Jetlags, wegen der Zeitumstellung. She said, I'm going to bed. Sie sagt, ich gehe ins Bett. Because you are not. Denn du wirst es nicht tun. I know you're not. Sie sagt, ich weiß, dass du es nicht tun wirst. Just wait, I'm really tired. Ich sage, Schatz, warte, ich bin wirklich müde, ich komme auch ins Bett. She said, no, you're not. Sie sagt, nein, tust du nicht. You're not. Tust du nicht. You know what happens? Weißt du, was dann passiert? 2 o'clock, 3 o'clock in the morning. Um 2, 3 Uhr morgens. I finally drag myself to bed. Schleppe ich mich endlich ins Bett. The bottle of wine is empty. Die Flasche Wein ist leer. The wonderful homemade liquor is gone. Der wunderbare hausgemachte Schnaps ist leer. Our voice hurts because we've talked for so many hours. Unsere Stimmen schmerzen, weil wir so viele Stunden geredet haben. And I say, und ich sage, we did it again. Wir haben es wieder getan. We did it again. Wir haben es wieder getan. What do we do? Was tun wir? We don't do things together. We talk. Wir machen nichts zusammen. Wir reden. Share what's in the heart. Wir teilen einander mit, was in unserem Herzen ist. Think I'm an alcoholic. Well, think whatever you want, huh? Ich glaube nicht, dass ich ein Alkoholiker bin. Nun denk, was immer du willst. But to sit with your best friend and have a little of this homemade stuff that he makes is very nice. Aber mit dem besten Freund zusammenzusitzen und ein wenig von diesem selbstgemachten Zeug zu genießen, das er macht, ist sehr schön. Sogar Daniel mag es. But think about it. Aber denk darüber nach. There is a Holy Spirit who is always longing to share with you what's in the heart of God. Es gibt einen Heiligen Geist, der sich immer danach sehnt, dir mitzuteilen, was Gott auf dem Herzen hat. And we treat him as the ignored God. Ignored friend instead of the best friend. Und wir behandeln ihn wie einen ignorierten Freund anstatt wie den besten Freund. You will find out as much as your best friend as you're willing from your best friend as you're willing to ask him questions. Du erfährst von deinem besten Freund so viel, wie du bereit bist, ihm Fragen zu stellen. And is you willing to treat him as your best friend. Und wie du bereit bist, ihn wie deinen besten Freund zu behandeln. So start the journey. Beginne die Reise. Open the Öffne die Bibel und sag zum Heiligen Geist, würdest du mir das bitte erklären? Setz dich still auf deinen Stuhl und sage, Heiliger Geist, was hat Gott für mich auf seinem Herzen? Heiliger Geist, was möchte der Vater mir heute beibringen? Was denkt der Vater heute über mich? Beginne die Reise. Es ist eine Reise, die Spaß macht. See you guys next time. Bis zum nächsten Mal.